krabbelt, wir wimmelt, wir funktionieren, wir schaffen, wir raffen, wir dienen dem Haufen, dem großen Haufen, der uns dient, uns frei und stark und sicher macht. Wer nicht krabbelt, wer nicht wimmelt, nicht schafft, nicht rafft, nicht funktioniert, der wird nie frei, nie stark, nie sicher, der wird verstoßen.